Wer in Deutschland oder anderswo auf dem europäischen Kontinent mit einem japanischen Auto fährt, der sitzt mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Auto made in UK. Nissan, Toyota, Honda, sie alle haben Fabriken in Großbritannien, die nur zum kleinen Teil für den britischen Markt produzieren. Der größere Teil ist für den Kontinent bestimmt. Diese Investitionen stehen auf dem Spiel. Die japanische Regierung forderte jetzt ungewöhnlich offen die Briten auf, weiter für freien Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu sorgen. Der japanische Botschafter in London, Koji Tsuruoka, sagte der BBC: If there are conditions that blocks Japanese automakers cars being Wenn es nach dem Brexit Bedingungen gibt, die den Export japanischer Autos auf dem Kontinent blockieren, zum Beispiel Zölle, dann wird es schwierig, sie zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Das 15-seitige Memorandum der Regierung in Tokio listet alle Probleme auf, die den japanischen Unternehmen durch den Rückzug Großbritanniens aus der EU drohen. Von teureren Zulieferungen aus den EU-Ländern bis zu Restriktionen für die Beschäftigung von ausgebildeten Arbeitskräften aus der EU, Beschränkungen für die von London aus operierenden japanischen Banken beim Eurohandel und dem Ausschluss von EU-Fördermitteln. All das könnte, so die japanische Regierung, dazu führen, dass die Unternehmen von der Insel auf den Kontinent abwandern, wenn durch den Brexit der Zugang zum europäischen Binnenmarkt verloren geht. Wenn die Unternehmen hier nach dem Brexit nicht mehr ordentliche Gewinne machen können, dann liegen alle Optionen offen auf dem Tisch. Ein solcher Abzug wäre ein schwerer Schlag für die britische Wirtschaft. Japanische Unternehmen, neben der Autoindustrie vor allem Pharmahersteller und Banken, beschäftigen auf der Insel 140.000 Arbeitnehmer. Die Hälfte aller japanischen Investitionen in der EU ging bisher nach Großbritannien.